Ein Schüler hat einen Stuhl umgeworfen und ich habe ihn gebeten, ihn wieder aufzuheben. Doch er weigerte sich und sagte, nur weil ich ein Ausländer bin, soll ich das machen. Wenn ich ein Deutscher wäre, müsste ich das nicht tun. Daraufhin erklärte ich ihm, dass es den Stuhl nicht wegen seiner Herkunft aufheben soll, sondern weil es sich nicht gehört. Respektvoll Schulmöbeln umzugehen. An unseren...